Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Buch der Lieder von Heinrich Heine. Dieser Teil gelesen von Gesine. Junge Leiden, 1817 bis 1821. Traumbilder. 1. Mir träumte einst von wildem Liebesglühn, von hübschen Locken, Myrten und Resede, von süßen Lippen und von bitterer Rede, von düstrer Lieder, düstern Melodien. Verblichen und verweht sind längst die Träume, verweht ist gar mein liebstes Traumgebild. Geblieben ist mir nur, was glutenwild ich einst gegossen hab in weiche Reime. Du bleibst, verwaistes Lied. Verweh jetzt auch und such das Traumbild, das mir längst entschwunden, und grüß es mir, wenn du es aufgefunden. Dem luft'gen Schatten send ich luft'gen Hauch. Zwei. Ein Traum, gar seltsam schauerlich, ergötzte und erschreckte mich. Noch schwebt mir vor manch grausig Bild, und in dem Herzen wogt es wild. Das war ein Garten, wunderschön, da wollt ich lustig mich ergehen. Viel schöne Blumen sahen mich an, ich hatte meine Freude dran. Es zwitscherten die Vögelein, viel muntre Liebesmelodein, die Sonne rot, von Gold umstrahlt, die Blumen lustig bunt bemalt. Viel Balsamduft aus Kräutern rinnt, die Lüfte wehen lieb und lind. Uns alles schimmert, alles lacht und zeigt mir freundlich seine Pracht. Inmitten in dem Blumenland ein klarer Marmorbrunnen stand. Da schaut ich eine schöne Maid, die emsig wusch ein weißes Kleid. Die Wänglein süß, die Äuglein mild, ein blond gelocktes Heilgenbild, und wie ich schau, die Maid ich fand, so fremd und doch so wohlbekannt. Die schöne Maid, die sputet sich, sie summt ein Lied gar wunderlich. Rinne, rinne, Wässerlein, wasche mir das Linnen rein. Ich ging und nahete mich ihr und flüsterte, o sage mir, du wunderschöne, süße Maid, für wen ist dieses weiße Kleid? Da sprach sie schnell, sei bald bereit, ich wasche dir dein Totenkleid. Und als sie dies gesprochen kaum, zerfloß das ganze Bild wie Schaum. Und fortgezaubert stand ich bald in einem düstern, wilden Wald. Die Bäume ragten Himmel an, ich stand erstaunt und sann und sann. Und horch, welch dumpfer Widerhall, wie ferner Äxtenschläge Schall, ich eil durch Busch und Wildnis fort und komm an einen freien Ort. Inmitten in dem grünen Raum, da stand ein großer Eichenbaum. Und sieh, mein Mägdlein wundersam, haut mit dem Beil den Eichenstamm. Und Schlag auf Schlag und sonderweil summt sie ein Lied und schwingt das Beil. Eisenblink, Eisenblank, zimmre hurtig, Eichenschrank. Ich ging und nahete mich ihr und flüsterte, o sage mir, du wundersüßes Mägdelein, wem zimmerst du den Eichenschrein? Da sprach sie schnell, die Zeit ist karg, ich zimmre deinen Totensarg. Und als sie dies gesprochen kaum, zerfloß das ganze Bild wie Schaum. Es lag so bleich, es lag so weit, ringsum nur kahle, kahle Heid. Ich wußte nicht, wie mir geschah, und heimlich schaudernd stand ich da. Und nun ich eben für der Schweif, gewahr ich einen weißen Streif. Ich eilt drauf zu und eilt und stand, und sieh, die schöne Maid ich fand. Auf weiter Heid stand weiße Maid, grub tief die Erde mit Grabescheit. Kaum wagt ich noch sie anzuschauen, sie war so schön und doch ein Grauen. Die schöne Maid, die sputet sich, sie summt ein Lied gar wunderlich. Spaten, Spaten, scharf und breit, schaufle Grube, tief und weit. Ich ging und nahete mich ihr und flüsterte, o sage mir, du wunderschöne, süße Maid, was diese Grube hier bedeutet. Da sprach sie schnell, sei still, ich hab geschaufelt dir ein kühles Grab. Und als so sprach die schöne Maid, da öffnet sich die Grube weit. Und als ich in die Grube schaut, ein kalter Schauer mich durchgraut, und in die dunkle Grabesnacht stürzt ich hinein und bin erwacht. III. Im nächt'gen Traum hab ich mich selbst geschaut, in schwarzem Galafrack und seidner Weste, Manschetten an der Hand, als ging's zum Feste, und vor mir stand mein Liebchen, süß und traut. Ich beugte mich und sagte, sind Sie Braut? Ei, ei, so gratulier ich, meine Beste. Doch fast die Kehle mir zusammenpresste der langgezogene, vornehm kalte Laut. Und bittre Tränen plötzlich sich ergossen aus Liebchens Augen, und in Tränenwogen ist mir das holde Bildnis fast zerflossen. O süße Augen, fromme Liebessterne, obschon ihr mir im Wachen oft gelogen und auch im Traum, glaub ich euch dennoch gerne. IV. Im Traum sah ich ein Männchen, klein und putzig. Das ging auf Stelzen, Schritte ellenweit, trug weiße Wäsche und ein feines Kleid. Inwendig aber war es grob und schmutzig. Inwendig war es jämmerlich, nichtsnutzig, jedoch von außen voller Würdigkeit. Von der Courage sprach es lang und breit und tat sogar recht trutzig und recht stutzig. Und weißt du, wer das ist? Komm her und schau. So sprach der Traumgott, und er zeigt mir schlau die Bilderflut in eines Spiegels Rahmen. Vor einem Altar stand das Männchen da, mein Lieb daneben, beide sprachen ja. Und tausend Teufel riefen lachend Amen. V. Was treibt und tobt mein tolles Blut? Was flammt mein Herz in wilder Glut? Es kocht mein Blut und schäumt und gärt, und grimme Glut mein Herz verzehrt. Das Blut ist toll und gärt und schäumt, weil ich den bösen Traum geträumt. Es kam der finstre Sohn der Nacht und hat mich keuchend fortgebracht. Er bracht mich in ein helles Haus, wo Hafenklang und Saus und Braus und Fackelglanz und Kerzenschein. Ich kam zum Saal, ich trat hinein. Das war ein lustig Hochzeitsfest, zu Tafel saßen froh die Gäst. Und wie ich nach dem Brautpaar schaut, o weh, mein Liebchen war die Braut. Das war mein Liebchen wunnesam, ein fremder Mann war Bräutigam. Dicht hinterm Ehrenstuhl der Braut Da blieb ich stehen, gab keinen Laut. Es rauscht Musik, gar still stand ich, der Freudenlärm betrübte mich. Die Braut, sie blickt so hoch beglückt, der Bräutigam ihre Hände drückt. Der Bräutigam füllt den Becher sein und trinkt daraus und reicht gar fein der Braut ihn hin, sie lächelt Dank. O weh, mein rotes Blut sie trank. Die Braut ein hübsches Äpflein nahm und reicht es hin dem Bräutigam. Der nahm sein Messer, schnitt hinein. O weh, das war das Herze mein. Sie äugeln süß, sie äugeln lang, der Bräutigam kühn die Braut umschlang und küßt sie auf die Wangen rot. O weh, mich küßt der kalte Tod. Wie Blei lag meine Zung im Mund, daß ich kein Wörtlein sprechen kund. Da rauscht es auf, der Tanz begann, das schmucke Brautpaar tanzt voran. Und wie ich stand, so leichenstumm, die Tänzer schweben flink herum, ein leises Wort der Bräutigam spricht, die Braut wird rot, doch zürnt sie nicht. VI. Im süßen Traum, bei stiller Nacht, da kam zu mir mit Zaubermacht die Liebste mein, sie kam zu mir ins Kämmerlein. Ich schau sie an, das holde Bild, ich schau sie an, sie lächelt mild und lächelt, bis das Herz mir schwoll und stürmisch kühn das Wort entquoll. Nimm hin, nimm alles, was ich hab, mein Liebstes tret ich gern dir ab, dürft ich dafür dein Buhle sein, von Mitternacht bis Hahnenschrein. Da staunt mich an, gar seltsamlich, so lieb, so weh und inniglich, und sprach zu mir die schöne Maid, O, gib mir deine Seligkeit. Mein Leben süß, mein junges Blut, geb ich mit Freud und Wohlgemut, für dich, o Mädchen, engelsgleich, doch nimmermehr das Himmelreich. Wohl braust hervor mein rasches Wort, doch blühet schöner immerfort, und immer spricht die schöne Maid, O, gib mir deine Seligkeit. Dumpf dröhnt dies Wort mir ins Gehör und schleudert mir ein Glutenmeer, wohl in der Seele tiefsten Raum, ich atme schwer, ich atme kaum. Das waren weiße Engelein, umglänzt von goldenem Glorienschein. Nun aber stürmte wild herauf ein greulich schwarzer Koboldhauf. Und rangen mit den Engelein und drängten fort die Engelein und endlich auch die schwarze Schar im Nebelduft zerronnen war. Ich aber wollt in Lust vergehen, ich hielt im Arm mein Liebchen schön, sie schmiegt sich an mich wie ein Reh, doch weint sie auch mit bitterm Weh. Feins Liebchen weint, ich weiß warum, und küss ihr Rosenmündlein stumm. O still, feins Lieb, die Tränenflut, ergib dich meiner Liebesglut. Ergib dich meiner Liebesglut, da plötzlich starrt zu Eis mein Blut, laut bebet auf der Erde Grund und öffnet gähnend sich ein Schlund. Und aus dem schwarzen Schlunde steigt die schwarze Schar, feins Lieb erbleicht. Aus meinen Armen schwand feins Lieb, ich ganz alleine stehen blieb. Da tanzt im Kreise wunderbar um mich herum die schwarze Schar und drängt heran, erfasst mich bald und gellend Hohngelächter schallt. Und immer enger wird der Kreis und immer summt die Schauerweis. Du gabest hin die Seligkeit, gehörst uns nun in Ewigkeit. VII. Nun hast du das Kaufgeld, nun zögerst du noch? blutfinstrer Gesell, was zögerst du noch? Nun sitze ich harrend im Kämmerlein traut, und Mitternacht naht schon, es fehlt nur die Braut. Viel schauernde Lüftchen vom Kirchhofe wehen. Ihr Lüftchen, habt ihr mein Bräutchen gesehen? Viel blasse Larven gestalten sich da, umknicksen mich grinsend und nicken, o ja. Pack aus, was bringst du für Botschafterei, du schwarzer Schlingel in Feuerlivrei? Die gnädige Herrschaft meldet sich an, gleich kommt sie gefahren im Drachengespann. Du lieb Graumännchen, was ist dein Begehr? Mein toter Magister, was treibt dich her? Er schaut mich mit schweigend trübseligem Blick und schüttelt das Haupt und wandelt zurück. Was winselt und wedelt der zottge Gesell? Was glimmert Schwarzkaters Auge so hell? Was heulen die Weiber mit fliegendem Haar? Was lullt mir Frau Amme mein Wiegenlied gar? Frau Amme bleibt heut mit dem Singsang zu Haus. Das Eierpopeia ist lange schon aus. Ich feiere ja heute mein Hochzeitsfest. Da schaut mal, da kommen schon zierliche Gäst. Da schaut mal, ihr Herren, das nenn ich galant. Ihr tragt statt der Hüte die Köpfe in der Hand. Ihr Zappelbeinleutchen im Galgenornat. Der Wind ist so still. Was kommt ihr so spart? Da kommt auch alt Besenstiel-Mütterchen schon. Ach, segne mich, Mütterchen, bin ja dein Sohn. Da zittert der Mund im weißen Gesicht. In Ewigkeit Amen, das Mütterchen spricht. 12 winddürre Musiker schlendern herein. Blind Fiedelweib holpert wohl hintendrein. Da schleppt der Hanswurst in buntscheckiger Jack den Totengräber Huckepack. Es tanzen 12 Klosterjungfrauen herein, die schielende Kupplerin führet den Rhein. Da folgen 12 lusterne Pfäfflein schon und pfeifen ein Schandlied in Kirchenton. Herr Trödler, o schrei dir nicht blau das Gesicht, im Fegfeuer nützt dir dein Pelzröckel nicht. Dort heizet man gratis, Jahr aus, Jahr ein, statt mit Holz, mit Fürsten und Bettler geb ein. Die Blumenmädchen sind bucklicht und krumm und purzeln kopfüber im Zimmer herum. Ihr Eulengesichter und Heuschreckenbein, hei, lasst mir das Rippengeklapper nur sein. Die sämtliche Hölle ist los, fürwahr, und lärmet und schwärmet in wachsender Schar. Sogar der Verdammniswalzer erschallt. Still, still, nun kommt mein feins Liebchen auch bald. Gesindel, sei still, oder trolle dich fort. Ich höre kaum selber mein leibliches Wort. Ei, rasselt nicht eben ein Wagen vor? Frau Köchin, wo bist du? Schnell, öffne das Tor! Willkommen, feins Liebchen, wie geht's dir, mein Schatz? Willkommen, Herr Pastor, ach, nehmen Sie Platz. Herr Pastor mit Pferdefuß und Schwanz. Ich bin euer ehrwürden Diensteigener ganz. Lieb Bräutchen, was stehst du so stumm und bleich? Der Herr Pastor schreitet zur Trauung sogleich. Wohl zahle ich ihm teure, blutteure Gebühr. Dich zu besitzen gilt's Kinderspiel mir. Knie nieder, süß Bräutchen, knie hin mir zur Seit. Da kniet sie, da sinkt sie, o selige Freud. Sie sinkt mir ans Herz, an die schwellende Brust. Ich halt sie umschlungen mit schaudernder Lust. Die Goldlockenwellen umspielen uns beid. An mein Herze pocht das Herze der Maid. Sie pochen wohl beide vor Lust und vor Weh und schweben hinauf in die Himmelshöhe. die Herzlein schwimmen im Freudensee, dort oben in Gottes heiliger Höh. Doch auf den Häuptern, wie Grausen und Brand, da hat die Hölle gelegt die Hand. Das ist der finstre Sohn der Nacht, der hier den segnenden Priester macht. Er murmelt die Formel aus blutigem Buch. Sein Beten ist Lästern, sein Segnen ist Fluch. Und es krätzet und zischet und heulet toll, wie Wogengebrause, wie Donnergeroll. Da blitzet auf einmal ein bläuliches Licht. In Ewigkeit Amen, das Mütterchen spricht. Acht. Ich kam von meiner Herrin Haus und wandelt in Wahnsinn und Mitternachtsgraus. Und wie ich am Kirchhof vorübergehen will, da winken die Gräber ernst und still. Da winkt's von des Spielmanns Leichenstein, das war der flimmernde Mondesschein. Da lispelt's: Lieb Bruder, ich komme gleich. Da steigt's aus dem Grabe, nebelbleich. Der Spielmann war's, der entstiegen jetzt und hoch auf den Leichenstein sich setzt. In die Saiten der Zither greift er schnell und singt dabei recht hohl und grell. Ei, kennt ihr noch das alte Lied, das einst so wild die Brust durchglüht, ihr Saiten dumpf und trübe? Die Engel, die nennen es Himmelsfreud, die Teufel, die nennen es Höllenleid, die Menschen, die nennen es Liebe. Kaum tönte des letzten Wortes Schall, da taten sich auf die Gräber all, viel Luftgestalten drängen hervor, umschweben den Spielmann und schrillen im Chor. Liebe, Liebe, deine Macht hat uns hier zu Bett gebracht und die Augen zugemacht. Ei, was rufst du in der Nacht? So heult es verworren und ächzet und girrt und brauset und sauset und krächzet und klirrt und der tolle Schwarm den Spielmann umschweift und der Spielmann wild in die Saiten greift. Bravo, bravo, immer toll, seid willkommen, habt vernommen, dass mein Zauberwort erscholl. Liegt man doch Jahr aus, Jahr ein, mäuschenstill im Kämmerlein, lasst uns heute lustig sein, mit Vergunst. Seht erst zu, sind wir allein? Narren waren wir im Leben und mit toller Wut ergeben einer tollen Liebesbrunst. Kurzweil kann uns heut nicht fehlen. Jeder soll hier treu erzählen, was ihn Weiland hergebracht, wie gehetzt, wie zerfetzt ihn die tolle Liebesjacht. Da hüpft aus dem Kreise, so leicht wie der Wind, ein mageres Wesen, das summend beginnt. Ich war ein Schneidergeselle, mit Nadel und mit Scher, ich war so flink und schnelle, mit Nadel und mit Scher. Da kam die Meisterstochter, mit Nadel und mit Scher, und hat mir ins Herz gestochen, mit Nadel und mit Scher. Da lachten die Geister im lustigen Chor, ein zweiter trat still und ernst hervor. Den Rinaldo Rinaldini, Schinderhanno Orlandini und besonders Carlo Moor nahm ich mir als Muster vor. Auch verliebt mit Ehr zu melden, hab ich mich wie jene Helden, und das schönste Frauenbild spukte mir im Kopfe wild. Und ich seufzte auch und girrte, und wenn Liebe mich verwirrte, steckte ich meine Finger rasch in des Herren Nachbars Tasch. Doch der Gassenvogt mir grollte, daß ich Sehnsuchtstränen wollte trocknen mit dem Taschentuch, das mein Nachbar bei sich trug. Und nach frommer Häschersitte nahm man still mich in die Mitte und das Zuchthaus, heilig groß, schloss mir auf den Mutterschoß. Schwelgend süß in Liebessinnen saß ich dort beim Wollespinnen, bis Rinaldos Schatten kam und die Seele mit sich nahm. Da lachten die Geister im lustigen Chor. Geschminkt und geputzt trat ein Dritter hervor. Ich war ein König der Bretter und spielte das Liebhaberfach. Ich brüllte manch wildes, ihr Götter, und seufzte manch zärtliches, ach. Den Mortimer spielte ich am besten. Maria war immer so schön. Doch trotz der natürlichsten Gesten, sie wollte mich nimmer verstehen. Einst, als ich verzweifelnd am Ende »Maria, du Heilige!« rief, da nahm ich den Dolch behende und stach mich ein bisschen zu tief. Da lachten die Geister im heiligen Chor. Im weißen Flausch trat ein Vierter hervor. Vom Katheder schwatzte herab der Professor. Er schwatzte, und ich schlief gut dabei ein. Doch hätt mir's behagt, noch tausendmal besser, bei seinem holdseligen Töchterlein. Sie hat mir oft zärtlich am Fenster genicket, die Blume der Blumen, mein Lebenslicht. Doch die Blume der Blumen ward endlich gepflücket vom dürren Philister, dem reichen Wicht. Da flucht ich den Weibern und reichen Halunken und mischt mir Teufelskraut in den Wein. Und ich hab mit dem Tode Schmolz getrunken, der sprach, »Fiduzit, ich heiße Freund Hein.« Da lachten die Geister im lustigen Chor. Einen Strick um den Hals trat ein Fünfter hervor. Es prunkte und prahlte der Graf beim Wein, mit dem Töchterchen sein und dem Edelgestein. Was schert mich, du Gräflein, dein Edelgestein? Mir mundet weit besser dein Töchterlein. Sie lagen wohl beid unter Riegel und Schloss, und der Graf besollte viel Dienertross. Was scheren mich Diener und Riegel und Schloss? Ich stieg getrost auf die Leiterspross. An Liebchens Fensterlein kletter ich getrost. Da hör ich es unten fluchen erbost. Fein sachte, mein Bübchen, muß auch dabei sein. Ich liebe ja auch das Edelgestein. So spöttelt der Graf und erfasst mich gar, und jauchzend umringt mich die Dienerschar. Zum Teufel, Gesindel, ich bin ja kein Dieb, ich wollte nur stehlen mein trautes Lieb. Da half kein Gerede, da half kein Rat, da machte man hurtig die Stricke parat. Wie die Sonne kam, da wundert sie sich, am hellen Galgen fand sie mich. Da lachten die Geister im lustigen Chor, den Kopf in der Hand trat ein Sechster hervor. Zum Weidwerk trieb mich Liebesharm, ich schlich umher, die Büchs im Arm, da schnarret's hohl vom Baum herab, der Rabe rief, »Kopf ab! Kopf ab!« O, spürt ich doch ein Täubchen aus, ich brächt es meinem Lieb nach Haus. So dacht ich, und in Busch und Strauch späht ringsumher mein Jägeraug. Was koset dort, was schnäbelt fein? Zwei Turteltäubchen mögen's sein. Ich schleich herbei, den Hahn gespannt. Sieh da, mein eignes Lieb ich fand. Das war ein Täubchen, meine Braut. Ein fremder Mann umarm sie traut. Nun, alter Schütze, treffe gut. Da lag der fremde Mann im Blut. Bald drauf ein Zug mit Henkersfrohn, ich selbst dabei als Hauptperson, den Wald durchzog. Vom Baum herab, der Rabe rief, »Kopf ab, Kopf ab!« Da lachten die Geister im lustigen Chor. Da trat der Spielmann selber hervor. »Ich hab mal ein Liedchen gesungen, das schöne Lied ist aus. Wenn das Herz im Leibe zersprungen, dann gehen die Lieder nach Haus.« Und das tolle Gelächter sich doppelt erhebt und die bleiche Schar im Kreise schwebt. Da scholl vom Kirchturm eins herab, da stürzten die Geister sich heulend ins Grab. IX. Ich lag und schlief recht mild, verscheucht war Gram und Leid. Da kam zu mir ein Traumgebild, die allerschönste Maid. Sie war wie Marmelstein, so bleich und heimlich wunderbar. Im Auge schwamm es perlengleich, gar seltsam wallt ihr Haar. Und leise, leise sich bewegt die marmorblasse Maid, und an mein Herz sich niederlegt die marmorblasse Maid. Wie bebt und pocht vor Weh und Lust mein Herz und brennet heiß. Nicht bebt, nicht pocht der schönen Brust, die ist so kalt wie Eis. Nicht bebt, nicht pocht wohl meine Brust, die ist wie Eis so kalt. Doch kenn ich auch der Liebe Lust, der Liebe Allgewalt. Mir blüht kein Rot auf Mund und Wang, mein Herz durchströmt kein Blut. Doch sträube dich nicht, schaudernd bang, ich bin dir hold und gut. Und wilder noch umschlang sie mich und tat mir fast ein Leid. Da kräht der Hahn und stumm entwich die marmorblasse Maid. X. Da hab ich viele blasse Leichen beschworen mit Wortes Macht. Die wollen nun nicht mehr weichen zurück in die alte Nacht. Das zähmende Sprüchlein vom Meister vergaß ich vor Schauer und Graus. Nun ziehen die eigenen Geister mich selber ins neblichte Haus. Lasst ab, ihr finstern Dämonen, lasst ab und drängt mich nicht. Noch manche Freude mag wohnen hier oben im Rosenlicht. Ich muß ja immer streben nach der Blume Wunderhold. Was bedeutet mein ganzes Leben, wenn ich sie nicht lieben sollt? Ich möcht sie nur einmal umfangen und pressen ans glühende Herz, nur einmal auf Lippen und Wangen küssen den seligsten Schmerz. Nur einmal aus ihrem Munde möcht ich hören ein liebendes Wort, alsdann wollt ich folgen zur Stunde euch, Geister, zum finsteren Ort. Die Geister haben's vernommen und nicken schauerlich. Feins Liebchen, nun bin ich gekommen. Feins Liebchen, liebst du mich? Ende der Traumbilder.